In welchen Fällen kann man fremdes Gut nehmen, ohne zu sündigen? Das gibt es auch. Wenn der Besitzer nichts dagegen hätte, also sein Einverständnis voraussetzt oder voraussetzen kann, vernünftigerweise. Oder wenn er es ungerechterweise nicht wollte, wie es der Fall wäre bei jemandem, der in äußerster Not ist. Ja. Wie man genug zu essen hat und es kommt ein Armer, ein Bettler, der verhungern ist. Das ist so ungerecht von dem, der was hat, dass er dem nichts gibt, der in äußerster Not ist. Kann sich auch was nehmen. Gleichwohl darf ein solcher nur so viel nehmen, wie er unbedingt braucht, um sich aus der dringenden und äußersten Not zu helfen. Ich habe euch erzählt, voriges Jahr, oder vor 2 Jahren, in Bayern ist eine alte Frau angezeigt und belangt und eingesperrt worden, weil sie einfach nichts mehr hatte, also sie hat im Supermarkt Sachen gestohlen, die am Ablaufen waren. Sie wird auch sonst bei uns oft verbilligt, Halbpreis oder was weiß ich, oder stark reduziert. Und solche Sachen hat sie gestohlen, unter Anführungszeichen, weil sie nichts zu essen gehabt hat. Sie ist öfter angezeigt worden, dabei sie dabei ertappt worden ist und schließlich haben sie eingesperrt. Kompletter Blödsinn, kompletter Unsinn. Wenn die Sache so ist, wie sie dann dargelegt worden ist, wie ich gesagt habe. Da zeigt gleich, wo man den Präsidenten vom Bayerischen Fußballclub da auch für ein paar Wochen, weil viel länger war es dann nicht, ein paar Monate eingesperrt hat, weil er ein paar Millionen Steuern hinterzogen hat. Wo ist die Verhältnismäßigkeit? Ja. Versteht man nicht als dummer Staatsbürger. Das sind halt die Gesetze, die komplett außer Rand und Band sind, noch einmal. Also, wenn der Besitzer nichts dagegen hätte, wenn man seine Einwilligung, seine Zustimmung voraussetzen kann, präsumieren kann, oder wenn er etwas nicht geben will, aber was ungerecht ist, ungerechterweise es zurückhält. Da darf der, der in äußerster Not ist, sich das nehmen, was er unbedingt braucht, um sich aus der dringenden und äußersten Not zu helfen. Also kann nicht ein paar Säcke Mehl stehlen für das ganze Jahr, sondern ein paar Handvoll Mehl nehmen, damit er sich ein bisschen Brot backen kann. Wenigstens auf einmal darf er nicht mehr nehmen.